Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke für euer Kommen, euer Interesse. Ja, bei dem Vortrag zur Engagementkritik von Adorno würde ich ganz gern so vorgehen, dass ich erstmal erläutere, was an dieser Engagementkritik eigentlich kritisch aufgenommen wurde. Dann ist es der Fall, dass diese Engagementkritik eigentlich vorwiegend kritisch gesehen wurde. Vielleicht in bestimmten politischen Kreisen nicht, aber in der Wissenschaft und in der publizistischen Öffentlichkeit eigentlich der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland wurde es fast immer kritisch aufgenommen. In einem zweiten Teil, ich werde dann übergehen und sagen kurz, warum Adorno das trotzdem für wichtig gehalten hat und wie man dieser Kritik begegnen könnte mit vernünftigen Fragestellungen und werde die dann weiter verfolgen am Beispiel von Sartre und im zweiten Teil dann von Brecht, also die beiden Antipoden in diesem Essay Engagement, den Adorno zu Beginn der 60er Jahre verfasst hat. Und werde dann im dritten Teil am Ende, nachdem die Kritik an beiden etwas erläutert worden ist, schauen, was Adorno sich eigentlich vorgestellt hat an autonomer Kunst, die engagierter Kunst entgegensteht und tatsächlich, ja, so schwer es auch ist, aber eine Daseinsberechtigung hat nach dem Nationalsozialismus. Das heißt, ich werde keine, ja, historische Herleitung oder keine begriffliche Klärung der Begriffe Engagement, Autonomie machen, sondern das sollte sich ergeben in der Darstellung der verschiedenen Autoren. Ich habe auch ein bisschen was zum Lesen mitgebracht. Also wir werden uns etwas Brecht anschauen und etwas Sartre werde ich kurz referieren und Samuel Beckett, weil der war letztendlich der Autor, der für Adorno Kunst nach Auschwitz bedeutet hat. Gut, fangen wir an mit der Kritik. Die ist sehr massiv und eigentlich ja, strikt ablehnend. Noch zu DDR-Zeiten zum Beispiel kritisierte Werner Mittenzweier, ein bedeutender Literaturkritiker, Adorno plädiere für die kritische Selbstaufhebung der Kunst im total individualisierten Kunstwerk, das keinen Zugang zur empirischen Realität und keinen Anspruch mehr kennt. In der westdeutschen Brecht-Forschung wird das nicht viel anders gesehen. Heinz Brüggemann zum Beispiel schreibt: Praxis verkommt zum trauernden Eingedenken dessen, was sein sollte, die Vita activa zur Vita contemplativa, das neben dem Weltlauf in passiver Klage verharrt. Dieser Vorwurf der Passivität taucht immer wieder auf. Zum Beispiel Klaus-Dieter Krabiel, Forscher zu Brechts Lehrstücken, meint, dass Adorno die gesellschaftlichen Verhältnisse nur als monolithischen Block sehe, verdinglicht, verblendet, ausweglos verstellt. Und kommt zu dem Schluss, dass Adornos These von der aporetischen Situation moderner Kunst als unzulässige Kapitulation erscheinen müsse. Terry Eagleton schließt sich dem auch an, geht sogar so weit, wobei da natürlich auch etwas dran ist, zu sagen, dass Adorno sozusagen die Erfahrung des Faschismus illegitimerweise ausweite auf die ganz anderen Herrschaftsverhältnisse im Nachkriegsdeutschland oder ja, Kapitalismus allgemein. Ein klein wenig klüger, meiner Meinung nach zumindest, ist die Rezeption von Hans-Jürgen Krahl, auch wenn die natürlich sehr diskussionswürdig ist. Aber der geht doch etwas genauer darauf ein, was Adorno eigentlich wollte und schreibt damals in den 60er Jahren: Adornos intellektuelle Biografie ist bis in die ästhetischen Abstraktionen hinein von der Erfahrung des Faschismus gezeichnet. Die Reflexionsweise dieser Erfahrung, die eine Gebildung der Kunst den unauflösbaren Zusammenhang von Kritik und Leiden abliest, macht die Kompromisslosigkeit des Anspruchs auf Negation aus und weist ihn zugleich in seine Grenzen. Weiter heißt es, die Erfahrung des Faschismus scheint der kritischen Theorie und Adorno suggeriert zu haben, dass kollektive Praxis notwendig bewusstseinsdestruktiv ist, dass sich in kollektiver Praxis geradezu die Klasse zur Masse zersetzt. Interessant ist auf jeden Fall, dass er das wahrnimmt, natürlich, die Erfahrung des Faschismus, die enorme Bedeutung, die sie für Adorno hat. Kommt dann aber ja, zu dem Schluss, dass Adorno ja die Praxis nicht adäquat in seine Theorie integriert habe. Und zwar im Gegensatz zum französischen Proletariat und seinen politischen Intellektuellen, hierbei ist sicherlich an Sartre zu denken, fehlen in Deutschland eine ungebrochene Tradition gewaltsamer Resistance, womit er zweifelsohne recht hat. Und damit die geschichtlichen Voraussetzungen für eine rationale Diskussion der historischen Legitimität von Gewalt. Das ist sicherlich richtig beobachtet. Gleichwohl stellt sich natürlich die Frage, warum Adorno in der ästhetischen Theorie immer wieder die Kritik an der Gewalt übt. Wenn wir das jetzt zusammennehmen, ist es bis auf Hans-Jürgen Krahl eigentlich eine Rezeption so üblich gewesen. dass man diese Erfahrung des Faschismus für Adorno gar nicht genauer beachtet und auch sich gar nicht anguckt, wie das eigentlich in den Grundfesten der ästhetischen Theorie zum Ausdruck kommt, diese Erfahrung. Ne? Also, um es nochmal zusammenzufassen, er kapituliere vor der Wirklichkeit, fordere apolitische Kunst, hypostasiere die Epoche des Faschismus. Wenn man dem nun entgegnen will, ist es natürlich vielleicht so einfach, einfach zu sagen, naja, dass es in diesen Diskussionen zum Beispiel um Lyrik nach Auschwitz oder Kunst nach Auschwitz immer wieder zu betonen, wie wichtig eigentlich Auschwitz als Zivilisationsbruch für Adorno war, sondern man muss versuchen, schon etwas in die Tiefe zu gehen, um nicht da eine neue Verdinglichung das Wort einer neuen Verdinglichung des Mord zu reden. Man muss schon genau analysieren. Das heißt, man muss eigentlich versuchen, die Bedeutung der Theorie des Antisemitismus und die Erfahrung von Auschwitz ja, in der ästhetischen Theorie zu identifizieren. Dafür ist vielleicht eine Sache besonders wichtig, gerade wenn wir auf Brecht nachher zu sprechen kommen. Und zwar geht es aus einem Briefwechsel hervor aus den 1940er Jahren, den sicherlich einige von euch kennen. Und zwar schreibt Adorno da an Max Horkheimer: Mir geht es allmählich so, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich von dem Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Oftmals kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen. Ich frage mich, ob wir nicht die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellen. Die Folgen sind wahrscheinlich bekannt. In der Dialektik der Aufklärung wird das dann theoretisch umgesetzt, später auch in der negativen Dialektik von Adorno. Aber das, denke ich, hat wahnsinnige Konsequenzen, dass man sagt, naja, man macht jetzt Kunst nicht mehr fürs Proletariat mit den entsprechenden Zielsetzungen, sondern muss eine Kunst machen, die dem Leiden gerecht wird. Und genau an diesem Umschlagspunkt, glaube ich, kann man ganz gut klar machen, inwiefern Adorno deswegen auch engagierte Kunst kritisieren muss. Er hält diese Debatte übrigens für unwahrscheinlich wichtig, bezeichnet es als so dringlich, wie heute nur etwas sein kann, das den Geist betrifft und nicht das Überleben der Menschen unmittelbar. Dabei differenziert er zwischen engagierter Literatur und Tendenzliteratur, die also einfach Stücke schreibt, zum Beispiel um eine bestimmte politische Maßnahme umgesetzt zu sehen. Engagement wäre dagegen eine höhere Reflexionsstufe, weil sie nicht einfach Zustände verbessern will, sondern auf Veränderung der Bedingungen von Zuständen zielt und nicht den nicht einfach einen Vorschlag unterbreitet. Um das begrifflich etwas zu differenzieren, was er unter Kunstwerken eigentlich versteht, sie sind einerseits autonom, das heißt in sich geschlossen und von der Gesellschaft getrennt, andererseits aber versozial. Und damit meint er, dass letztendlich alles, was im Kunstwerk irgendwie auftritt, aus der Realität kommt und auch dann mit der Realität kommuniziert. Seine Kritik am Engagement bezieht er tatsächlich direkt auf die Erfahrung des Faschismus. Den Satz, nach Auschwitz noch Lyrik zu schreiben, sei barbarisch, möchte ich nicht mildern. Negativ ist darin der Impuls angesprochen, der die engagierte Dichtung beseelt. Schon diese Frage, ne, ob oder die Aussage, dass Auschwitz Lyrik vielleicht nicht unmöglich gemacht habe, aber barbarisch sei, wendet er jetzt auf die engagierte Dichtung an, insbesondere diese. Wobei tatsächlich zu betonen ist, dass das kein Kunstverbot war, was er ausgesprochen hat, sondern in diesem barbarisch steckt eigentlich beides. Ne? Dass es barbarisch ist, überhaupt so etwas ja, wie Kunst zu machen, das von der Realität entfernt ist, was auch etwas Schönes ist. Das ist natürlich in gewisser Weise barbarisch, aber das ist, meint auf gar keinen Fall, dass man deswegen kapitulieren sollte. Das heißt, er stellt sich die Frage, ob Kunst überhaupt noch sein dürfe, und das gilt für alle Kunst, und dann insbesondere fürs Engagement, ob nicht geistige Regression im Begriff engagierter Literatur anbefohlen wird von der Regression der Gesellschaft selber. Gleichwohl müsse man natürlich versuchen, dem standzuhalten. Um das jetzt zu analysieren, wie er das bei Sartre und Brecht sieht, dass nämlich geistige Regression sozusagen verlangt wird von ihrem Ansatz, Kunst zu betrachten oder Kunst auch zu gestalten, möchte ich folgende Aspekte untersuchen. Zwar einmal ja, die Frage, wie Kunst in der Gesellschaft eigentlich, was für eine Rolle das spielt. Da geht es dann natürlich auch darum, welche Freiheiten Kunst sich nehmen darf, welche Freiheiten in der Gesellschaft herrschen als Bedingung für Kunst. Dann die Form der Kunstwerke, weil das ist entscheidend, wie kann denn autonome Kunst, wie muss die beschaffen sein, um dem Faschismus zu widersprechen. Und drittens ist die Wirkung von Kunst und dies alles spielt bei Sartre und Brecht natürlich auch eine zentrale Rolle. Fangen wir mit Sartre an. Das Einzige, ich beziehe mich jetzt meistens darauf, auf die Grundlage, die auch Adorno benutzt hat und kritisiert hat in seinem Aufsatz Engagement. Was ist Literatur? Da macht er so ein paar Grundlegungen, was für ihn eigentlich engagierte Literatur ist. Zum Faschismus steht da eigentlich relativ wenig drin. Er erwähnt an einer Stelle einmal, Adorno zitiert es auch, dass es keinen guten Roman zum Lobe des Antisemitismus geben kann. Ansonsten aber, um das schon zuvor wegzunehmen, gibt es eigentlich dort keine Diskussion über eine Ästhetik, die jetzt in besonderer Weise auf die historische Erfahrung rekurrieren kann. Er definiert erstmal ganz allgemein literarisch, Engagement wäre eine Enthüllung der Situation, um sie zu verändern. Das heißt, jedes Wort eines Schriftstellers, das er schon äußert, bedeutet Engagement für die Welt und damit Veränderung. Es sei dann die Aufgabe des Lesers, die Verantwortung, die ihm angeboten wird, zu übernehmen. Ne, das ist relativ automatisch. Der engagierte Schriftsteller weiß, dass Sprechen Handeln ist. Er weiß, dass Enthüllung Verändern ist und dass man nur enthüllen kann, wenn man verändern will. Er hat den unmöglichen Traum aufgegeben, ein unparteiisches Gemälde der Gesellschaft und des Menschseins zu machen. Das heißt, das ist relativ voraussetzungslos, also sobald der engagierte Schriftsteller anfängt zu sprechen, ist er eigentlich auch schon engagiert. Er fasst nicht besonders genau, wie engagierte Kunst eigentlich beschaffen sein muss, grenzt sie aber ab von der Poesie. Das ist relativ einfach. Er sagt, Poesie, da gewinnen die Worte, die Sprache eine Eigenmacht. Und den engagierten Schriftsteller, der ist eigentlich Prosaist und geht von einer relativ festen Bedeutung von Worten aus. Ne? Also wenn man diese Poesie, könnte man vielleicht ja als wirklich la pour la, autonome Literatur, die selbstreferenziell ist, betrachten. Prosa, da kommt es schon auf die Bedeutung und auf die Aussage auch drauf an. Wobei er spricht natürlich auch relativ deutlich, dass Literatur oder der Autor einen Appell an die Leser richtet und etwas erreichen möchte, stellt sich aber das nicht so vor, dass er jetzt die Literatur als Mittel zum Zweck, um dort direkte Verhaltensänderung herbeizuführen, gebraucht, sondern sieht das eher als gegenseitigen Prozess, dass der Autor dem Leser ein Angebot macht, aber ihn nicht zu direkten Emotionen zum Beispiel verleitet, sondern dass beide in Freiheit agieren. Das heißt, das Engagement ist auch auf das Mitwirken des Lesers angewiesen. In all dem kommt schon zum Ausdruck, das heißt, wenn die Kunst nicht in besonderer Weise beschaffen sein muss, wenn Leser und Autor in einem Zusammenspiel Freiheit herstellen können, darin kommt zum Ausdruck, dass dieser Ansatz von Sartre extrem subjektiv ist. Also da kommt das ganz entscheidend darauf an, wer wie schreibt. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass er das nicht konkretisiert. Und es hängt noch ein weiteres Problem damit zusammen, nämlich wie kann Literatur, engagierte Literatur eigentlich funktionieren in unfreien Verhältnissen? Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt auch in Adornos Kritik. Sartre definiert nämlich in diesen Schriften zum Engagement, zur engagierten Literatur als Endziel der Kunst, sie soll diese Welt vereinnahmen, indem man sie so vorführt, wie sie ist, aber als wenn sie ihre Quelle in der menschlichen Freiheit hätte. Der Schriftsteller wählt, an die Freiheit der anderen Menschen zu appellieren, dass sie durch die wechselseitigen Implikationen ihrer Forderungen die Totalität des Seins dem Menschen wieder aneignen und die Menschheit über dem Universum wieder schließen. Hervorheben möchte, ich hatte das ja schon ein wenig erläutert hier, dass der Schriftsteller wählt, also es wirklich entscheidend ist, was der Einzelne will. Das Problem, was dabei jetzt entsteht, ist natürlich, was passiert in unfreien Verhältnissen? Wie kann die Freiheit dann überhaupt hergestellt werden? Und da geht Sartre so weit, dass eigentlich in jeder erdenklichen Situation der Mensch frei ist, weil er nicht an sich, sondern für sich vorhanden ist. Das Sein, das nur ist, was es ist, würde nicht frei sein können. Die Freiheit ist genau das Nichts, das im Herzen des Menschen gewesen ist und das die Wirklichkeit des Menschen zwingt, sich zu machen, anstatt zu sein. Es heißt, in jedem Augenblick im Leben, was immer wir tun, gibt es eine individuelle Wahl, und zwar eine freie Wahl. Der Einwand ist naheliegend, für besondere gesellschaftliche Verhältnisse, eigentlich für alle, gilt es nicht, vor allem dann nicht, wenn die Umstände uns eigentlich kaum die Luft zum Atmen lassen. Was heißt uns? Zum Beispiel denjenigen, die gemartert werden. So heißt es bei Sartre, dass nicht einmal die Zangen des Henkers uns davon entbinden, frei zu sein. Das schreibt er 1943 in seinem Hauptwerk Das Sein des Nichts. Das meint er wortwörtlich, ne? Nicht als innere Freiheit, dass wir irgendwie für uns dort sein können. Das meint er wirklich so. Wenn zum Beispiel der Sklave die Revolte wählt, dann gewinnt die Versklavung ihren Sinn und ihre Widerstandskoeffizienten gerade durch sie, denn sie stelle ein Hindernis für die Revolte dar. Das heißt also, alle Behinderungen und Begrenzungen unserer Freiheit gehen von uns aus, die wir das Ziel unseres Handelns wählen. Und er beträgt das auf das Jude-Sein. Nur indem ich die Freiheit der Antisemiten anerkenne und dieses Jude-Sein, das ich für sie bin, übernehme, nur so kann das Jude-Sein als äußere objektive Grenze der Situation erscheinen. Wenn es mir dagegen gefällt, sie als pure Objekte zu betrachten, also die Antisemiten, verschwindet mein Jude-Sein alsbald. Das ist natürlich starker Tobak und wurde heftig kritisiert, nicht nur von Adorno, schon früher auch von Marcuse. Der meint, dass hier die Theorie ihre Selbstabdankung erreicht hat. Darüber kann man, finde ich, auch nicht mehr wirklich diskutieren. Und das ist der Hauptpunkt, den Adorno auch gegen Sartre einwendet. Ja? Also dieser ganz starke Subjektivismus, ich zitiere das jetzt nicht, weil es letztendlich identisch ist mit dem, was Marcuse gesagt hat, aber diese extreme Freiheit, also das kann man nicht machen, weil dann auch der Unterschied zwischen Folterer und Gefolterten verschwindet. Vor allem in seinem Beckett-Essay kritisiert er das sehr scharf. Etwas allgemeiner formuliert, kritisiert er diese extreme Spontaneität, die dem Konzept zugrunde liegt, weil sie sich sozusagen nicht an einem anderen misst. Also Spontaneität könnte man ja eigentlich nur definieren oder diskutieren, wenn man sagt, welche Objektivität oder welche Realität dem eigentlich entgegensteht, beziehungsweise wie das miteinander vermittelt wird. Aber das gibt es hier offensichtlich nicht. Eine zweite Sache, die Adorno stark kritisiert, ist, dass Sartre auf die Form der Kunstwerke überhaupt gar nicht eingeht. Ne? Ich hatte ja schon mal gesagt, dass er diese Poesie, also diese letztendlich die Sprachreflexion in der Kunst im relativ außen vor lässt. Er sagt auch, dass Richtung wie Realismus und Formalismus für die Frage von Engagement und Literatur keine Rolle spielen würden. Und das wäre ja schon erheblich, nicht wahr? Ob ist so etwas wie eine Widerspiegelung der Realität gibt oder gerade ist sprachliche Besonderheiten, Entwicklungen gibt, was auch immer es an avantgardistischer Kunst man sich da vorstellen kann. Aber das wäre ja schon entscheidend, ob wie die Kunst nun gestaltet ist, wenn man sich fragt, ob sie engagiert ist oder nicht. Das heißt, Adorno kritisiert dann auch an Sartres Stücken selbst, dass es mehr oder weniger nur Thesenstücke seien, nämlich Thesen seiner existenzialistischen Philosophie. Sagt zugleich aber auch, dass einige Stücke wieder seine Intention dann doch etwas Wahres haben. Ich denke da zum Beispiel, ich weiß nicht, was ihr so kennt und gelesen habt von Sartre, aber Tote ohne Begräbnis ist vielleicht einigen ein Begriff. Das ist so ein Drama, das spielt zur Zeit des Faschismus und es geht um eine Resistancegruppe, die gefangen genommen worden ist. Und dann geht es darum, dass einer nach dem anderen gefoltert wird. Das ist relativ brutal. Den jüngsten von ihnen, ich glaube einen 15-Jährigen, da haben sie Angst, dass der sein Schweigen bricht und Geheimnisse preisgibt. Den bringen die selber um. Einer springt aus dem Fenster. Am Ende werden sie alle erschossen, also ganz fürchterlich. Aber trotzdem hat Adorno da in gewisser Weise recht. Also die versuchen dann immer ihre Situation auch zu rationalisieren. Und man kann natürlich schon sagen, dass das relativ problematisch ist in so einer Extremsituation, da dem Ganzen irgendwie versuchen, Sinn abzugewinnen. Ich meine, so ist es real wahrscheinlich gewesen. Sartre war ja auch in der Resistance. Aber wenn Kunst das gestaltet, muss man, denke ich, schon etwas darüber hinausgehen. Andererseits kann man jetzt nicht sagen, dass es natürlich eine Ästhetisierung irgendwie dieser schrecklichen Situation ist. Ein zweiter Einwand, den man an diesem Stück von Adorno ganz gut kenntlich machen kann, ist, dass er sagt, diese schrecklichen Ereignisse im Faschismus kann man eigentlich gar nicht wirklich darstellen, weil sobald man beginnt, das irgendwie in Bilder zu verwandeln, irgendwie versucht, ja, zu ästhetisieren, ist man schon immer dabei, dass man Genuss herstellen will. Genuss ist ganz ursächlich für Kunst. Und das würde ich schon sagen, kann man Sartre hier auch vorwerfen. Also da gibt es Passagen dann, ne, wo die Folterer auch zur Sprache kommen und genau erzählen, was sie jetzt mit denen machen wollen. Also es ist natürlich nicht intendiert, aber das ist schon ein Beigeschmack davon, dass man diese Brutalität auch ein wenig auskostet. Also, das wäre so dieser erste Bereich von Engagement, den Adorno scharf kritisiert. Und vor allem deswegen, weil er so eine voraussetzungslose Freiheit postuliert. Das ist bei Brecht ein bisschen anders und Adorno betont das auch, nämlich dass das Individuum, ja, das so unantastbar und so stark bei Sartre ist, bei Brecht nur Schein ist. Er sah ein, dass die Oberfläche gesellschaftlichen Lebens, die Konsumsphäre, zu der auch die psychologisch motivierten Aktionen der Individuen hinzurechnen, das Wesen der Gesellschaft verhüllt. Daher solle man zeigen, was den Menschen unterdrückt. Die Menschen auf der Bühne schrumpfen sichtbar zusammen zu jenen Agenten sozialer Prozesse und Funktionen, die sie mittelbar, ohne es zu ahnen, in der Empirie sind. Damit meinte letztendlich das epische Theater von Brecht, in dem ja, die Bühne beginnt zu erzählen. Also der Mensch steht da nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt, sondern soll gezeigt werden, wie dieser Mensch entsteht. Und der Zuschauer soll ja, davon befreit werden, ja, die Illusion in diesem Theater nach wie vor fühlen zu können und sich zu identifizieren mit der Handlung und immer gespannt darauf zu warten, was als nächstes kommt, sich zu identifizieren mit den verschiedenen Figuren, die dort auftauchen. Da gibt es dann verschiedene Mittel, die Brecht anwendet, den sogenannten Verfremdungseffekt zum Beispiel, ne, dass der Schauspieler nicht versucht, eine Identität mit seiner Rolle herzustellen, sondern immer bewusst Distanz wahrt, damit ja der Zuschauer zum Nachdenken kommt. Das zweite wäre, dass die Handlung unterbrochen wird durch Songs, Montagen, Projektionen, immer wieder so Brüche in der Handlung herzustellen. Walter Benjamin hat das mal verglichen mit so einer Szene, man stelle sich vor, man kommt in so eine Familienszene rein. Ich weiß nicht, irgendwas fliegt gerade durch die Luft, irgendjemand schreit gerade und es ist völliges Chaos, als wenn das stillgestellt wäre. So müsste man sich das vorstellen, ne? Dass man dort reinkommt und erschrocken ist, erstaunt ist, was dort eigentlich passiert ist. Hätte man das von Beginn an mitbekommen bis zur Eskalation, hätte man dem nur folgen können. Und letztendlich wäre die Reflexion nicht da gewesen, die Brecht sich wünscht. In dieser Zeit, das ist so Ende der 30er, Anfang der 30er Jahre entwickelt, Brecht eine ganze Menge von Versuchen, in denen er probiert, ja, das bürgerliche Theater umzuwandeln in eines, das seinen Zwecken dient, nämlich aufzuklären über Missstände, ist etwas banal, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, über Missstände in der Gesellschaft. Ein wichtiger Teil davon sind die sogenannten Lehrstücke. Das kommt ein bisschen daher, dass Brecht das Publikum abhanden kommt, beziehungsweise er mit dem bürgerlichen Publikum überhaupt nicht mehr einverstanden ist. Und er dann versucht, in diesen Lehrstücken ja tatsächlich Arbeiter stärker einzubinden, die sowohl spielen, und das ist die Hauptaufgabe, dass ganz viele Arbeiter dort mitspielen und dadurch ihr Bewusstsein verändern können. Und er will auch explizit ein proletarisches Publikum ansprechen. Ein ganz wichtiges Lehrstück, das Adorno auch scharf kritisiert, heißt Die Maßnahme. Das ist eigentlich völlig anachronistisch, ne, darüber heute noch zu reden, aber Brecht immerhin hat das 1956 noch für ein ja, Modell für das Theater der Zukunft gehalten. Ja, in diesem Stück der Maßnahme geht es darum, also das ist wirklich ein Modell, dass vier Agitatoren sind nach China gereist, glaube ich, ist es. Und dort haben sie versucht, einen Klassenkampf in Gang zu bringen und wollen eine Revolution machen. Sie haben aber einen dabei, der kann es nicht. Der ist unwahrscheinlich spontan, ein junger Genosse und macht alles Erdenkliche falsch, ne, weil er so spontan ist. Das Ende ist, dass sie ihn umbringen müssen, weil er sonst die Aktion gefährdet hätte. Und man muss sich das dann so vorstellen, da sind da vier Schauspieler und die sollen reihum immer mal den jungen Genossen spielen, um dann darüber zu lernen, dass der alles falsch gemacht hat. Und am Ende macht er dann den entscheidenden Fehler und will, weil die Arbeitslosen schon aufbegehren und er vermutet, dass sie schon das richtige Bewusstsein haben, will er sie aufstacheln. Und da sagen dann aber die anderen drei Agitatoren, dass sie damit nicht einverstanden sind und fragen ihn, ob die Waffen schon da sind und so weiter. Nein, sind natürlich nicht da. Wir werden mit Zähnen und Nägeln kämpfen. Also sozusagen die Personifizierung des Spontaneismus. Und er versucht dann aber trotz des Rates seiner Genossen die Revolution zu starten. Ja, das geht natürlich schief, ne? Also aus den Häusern schrien die Ausgebeuteten, wer stört den Schlaf der Armen? Völlig fragwürdige Kritik natürlich an dieser spontanen Aktion. Aber in jedem Fall unterwirft er sich nicht der Disziplin und muss deswegen hingerichtet werden. Am Ende kommt es dann dazu, also immer wieder gibt es so Songs, die die Handlung unterbrechen. Und dort gibt es dann unter anderem auch so ein Lob der Partei. Denn der Einzelne hat zwei Augen, die Partei hat 1000 Augen. Die Partei sieht 7 Staaten, der Einzelne sieht eine Stadt. Der Einzelne hat seine Stunde, aber die Partei hat viele Stunden und so weiter und so fort. Also es wird hier entgegengesetzt, die Macht des Kollektivs, die die Wahrheit auf ihrer Seite hat. Und der Einzelne, der dann letztendlich den Fehler begeht und hingerichtet werden muss. Adorno hat natürlich dieses Lehrstück ganz scharf kritisiert und gesagt, dass es eine Affirmation von Gewalt ist. Es ist in die Nähe des Stalinismus gerückt, das ist sicherlich auch richtig. Man muss jetzt natürlich dazu kommen, dass Brecht gesagt hat, naja, diese Handlung wird immer wieder unterbrochen durch diese Songs zum Beispiel, ne? Oder durch Perspektivwechsel, dass die Schauspieler immer eine andere Person nehmen. Das Problem ist natürlich trotzdem, dass diese Handlung voranschreitet bis zu einem Ende. Also das Ende ist in gewisser Weise gut, weil dieser Agitator wurde dann ja getötet und letztendlich kommt es dann zu einem erfolgreichen Aufstand. Das heißt, es gibt einen Fortschritt trotz aller Unterbrechungen und so weiter, der einfach in der Handlung begründet ist. Dann gibt es ein zweites, was mit Adornos Konzept überhaupt nicht übereinzubringen ist, nämlich diese Orientierung am Proletariat. Das Ganze soll eine organisierende Funktion haben für die Schauspieler und auch für die Sänger, die dann die Songs singen. Und in gewisser Weise ist es eine Rationalisierung einfach von Gewalt in Bezug auf einen gewissen Endzweck, der hier die erfolgreiche Revolution ist. Dieser Optimismus, der in ganz vielen Dramen von Brecht eine Rolle spielt, ist natürlich dann besonders fragwürdig, wenn es um Dramen geht, die den Faschismus behandeln. Und da ist es fast immer bei Brecht so, dass diese Dramen geschrieben sind aus der Perspektive des Siegs über den Faschismus. Dann kommt es natürlich ganz automatisch dazu, dass die Gefahr des Faschismus und die tatsächliche Gewalt verkleinert werden muss, nicht wahr? Das ist zum Beispiel bei diesem der aufhaltsame Aufstieg des Arturi Uhi so, also eine Hitler-Parodie. Und das sagt Adorno natürlich zu Recht, also dass der wird so als Schmierenkomödiant dargestellt, der Hitler, dass diese Verkleinerung Hitlers und seines Aufstiegs nur gelingen kann aus der Perspektive, man hat den Faschismus besiegt, nicht wahr? Aber die reale Gewalt des Faschismus kann da natürlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Also auch hier gibt es dann eine Rationalisierung eigentlich dessen, was ja, 1939 bis 1945 passiert ist. Gut, das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite Sartre, ne, da kritisiert er diesen extremen Subjektivismus, diese absolute Freiheit. Und auf der anderen Seite den Bertolt Brecht, der zwar es schafft, schon die Unterdrückung darzustellen und auch die Abhängigkeit der Menschen vom gesellschaftlichen Prozess und von Ausbeutung. Aber letztendlich orientiert sich auch hier Brecht eigentlich immer an einer ganz positiven Entwicklung. Und darunter kann man auch subsumieren, letztendlich auch noch am Proletariat. Ich hatte ja ganz am Anfang diesen Satz vorgelesen, dass eigentlich nicht mehr das Proletariat den Gegenpol zur Macht bildet, sondern die Juden. Was das jetzt bedeutet, im Gegensatz zu Sartre und Brecht, kann man nehmen, wenn man sich anschaut, wie Adorno Samuel Beckett interpretiert hat. Es gibt von Samuel Beckett ja dieses berühmte Stück Warten auf Godot. Das hat Brecht übrigens bearbeitet, und zwar in den 50er Jahren, ist dann aber letztendlich davon abgekommen. Aber es ist ganz interessant, was er machen wollte. Und zwar wollte er diese gesamten Figuren, Estragon und Wladimir, verändern, sollten ein Proletarier und Intellektueller werden, Lucky ein Polizist und Pozzo ein Gutsbesitzer, also sehr konkret. Und dann wollte er Filmszenen montieren über die revolutionären Bewegungen in der Sowjetunion, China, Asien, Afrika. Das heißt, also dem Stillstand der Welt bei Beckett sollte die große revolutionäre Bewegung der Wirklichkeit entgegengesetzt werden, dem armseligen Ort der öden Landstraße, die weiten Schauplätze der Revolution, dem zeitlosen Zustand des Wartens, der stürmische Zeitablauf der großen Veränderungen. Hier wird schon ein Gegensatz deutlich, der für Adorno ganz entscheidend ist. Und zwar betrifft das die Kategorie des Sinns. Also Sinn ist ja absolut mehrdeutig in Bezug auf Kunst und natürlich auch damit auf Dramen. Wir haben hier schon gesehen, dieses Fortschreiten, ne, der Handlung, also der Tod macht Sinn in Bezug auf das positive Ende zum Beispiel. Und Adorno sagt jetzt, das ist das Entscheidende eigentlich bei Beckett, dass es diesen Sinn nicht mehr gibt. Relativ banal jetzt in dieser Erfahrung dieses vergeblichen Wartens oder dass es keinen Fortschritt gibt. Ne? Und er schreibt, dass Beckett auf die Situation des Konzentrationslagers, die er nicht nennt, als Läge über ihr Bilderverbot, so reagiert hat, wie es allein ansteht. Das wäre sozusagen die Übertragung auf die ästhetische Ebene mit diesem Bilderverbot, ist Sinn verbunden. Ne? Also das ist jetzt noch relativ konkret auf die Nichtdarstellbarkeit von Auschwitz bezogen. Aber letztendlich meint es, dass man ja sämtliche Sinnangebote von Kunst eigentlich unterminieren kann, muss. Und in der Art und Weise, wie das bei Beckett zum Beispiel geschieht, Paul Celan wäre jemand anderes, bei dem er das gesehen hat, in dieser Art und Weise muss sich ausdrücken, dass Kunst dem widersteht, was dort passiert ist. Und das heißt vor allem diesem Antisemitismus. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Brecht zum Beispiel mit dieser Montage gemacht hat, ne, dass er bestimmte, zum Beispiel dieses Lob der Partei einmontiert hat, Dann sagt Adorno, dass das vor Auschwitz wäre das möglich gewesen, dem Dasein positiven Sinn zuzuschreiben. Nach Auschwitz ist das nicht mehr möglich. Ja, das vielleicht Wichtigste dabei ist, dass er diesen Sinn unterminiert. Also es gibt nicht mehr diesen übergeordneten Standpunkt, von dem aus Kunst eigentlich organisiert werden kann. Ne? Dieser übergeordnete Standpunkt wäre nicht nur die positive Lösung bei Brecht, sondern auch, dass es überhaupt Klassenkämpfe gibt, die fortschreiten. Ne? Also dieser Begriff des Klassenkampfes zum Beispiel, der ist für Adorno überhaupt gar nicht mehr angemessen, weil man damit gar nicht den Antisemitismus zu fassen kriegt. Das ginge ja in die völlig falsche Richtung. Und man müsste natürlich auch zeigen, dass das gar nicht mehr funktioniert, ne? Herr und Knecht zum Beispiel. Und es gibt eine Szene aus Becketts Theaterstück, das Endspiel, das er zentral interpretiert, Adorno, und für ganz, ganz wichtig hält. Das wollte ich eigentlich mal vorlesen, weil da einiges doch deutlich wird, was Adorno an Beckett geschätzt hat. Es geht um die zwei Figuren, insgesamt kommen vier drin vor, Ham und Clough. Ham ist der Herr, Clough der Diener. Und ja, letztendlich, das ist ziemlich gescheitert, dieses Herr- und Knecht-Verhältnis. Und es geht immer darum, ob Clough jetzt aufbegehren kann und seinen Herren verlassen kann, von dem er gedemütigt wird. Ham sagt, ich kann dich ja nicht verlassen. Clough, ich weiß. Und du kannst mir nicht folgen. Ham, wenn du mich verlässt, wie würde ich das merken? Clough angeregt, dann pfeifst du eben. Und wenn ich nicht gelaufen komme, habe ich dich halt verlassen. Ham, wirst du nicht kommen, um mir Adieu zu sagen? Oh, ich glaube nicht. Ham, du könntest aber nur in deiner Küche gestorben sein. Clough, das käme auf das Gleiche raus. Ham, ja, aber wie würde ich merken, dass du nur in deiner Küche gestorben bist? Clough, ich würde schließlich stinken. Ham, du stinkst jetzt schon. Das ganze Haus stinkt nach Kadaver. Clough, die ganze Welt. Ham, ich scheiß was auf die Welt. Erfinde etwas. Clough, wie bitte? Ham, einen Trick. Erfinde einen Trick. Irgendeinen Plan. Clough, ach so. Meine Beine tun mir weh. Es ist nicht zu glauben. Ich werde bald nicht mehr denken können. Ham, du wirst mich nicht verlassen können. Clough geht wieder. Ham, was machst du? Clough, ich plane. Er geht wieder. Ah. Ham, was für ein Denker. Na und? Clough, warte mal. Ja, ja. Ich hab's. Ich ziehe den Wecker auf. Ham, ich habe heute vielleicht keinen guten Tag, aber... Clough unterbricht ihn. Du pfeifst mir. Ich komme nicht. Der Wecker rasselt. Ich bin weg. Er rasselt nicht, ich bin tot. Wir enden hier mal. Also an dieser Szene wird schon deutlich, also diese Entwicklung von Herr und Knecht, also von zwei Klassen, die sich bekämpfen und dort irgendein Fortschritt entsteht, der findet hier natürlich nicht statt. Das ist vollkommen absurd oder parodiert eigentlich diese Dialektik von Herr und Knecht. Das ist eigentlich entscheidend, was Adorno sagt, dass die Widersprüche in einer Gesellschaft nach Auschwitz eigentlich so nicht mehr gegeben sind. Anhand dieser zwei Figuren gibt es eigentlich so zwei Prinzipien. Ne? Das eine, das den anderen vernichten will, dieser Ham, der Herr, und der andere, der entfliehen will, und das klappt überhaupt gar nicht. Er sagt letztendlich, dass Herrschaft und die Befreiung davon in diesem Stück verschwimmen. Er schreibt, zur Substanz des Lebens, dass der Tod ist, werden dem Stück die Exkretionen. Aber das bilderlose Bild des Todes ist eines von Indifferenz. In ihm verschwindet der Unterschied zwischen der absoluten Herrschaft, der Hölle, in der Zeit gänzlich in den Raum gebannt ist, in der schlechterdings nichts mehr sich ändert, und dem messianischen Zustand, in dem alles an seiner rechten Stelle wäre. Das hört sich auf den ersten oder beim ersten Mal erstmal etwas merkwürdig an, wieso es hier so eine Indifferenz geben soll eigentlich zwischen dem absoluten Grauen und dann der Befreiung davon. Es ist natürlich keine Gleichsetzung, es wird nicht identisch gemacht. Es meint eher, dass es keinen übergeordneten Standpunkt gibt, keine Vogelperspektive mehr, von dem dieser Widerspruch aufzulösen ist. Das heißt, wenn man sich Adornos Werk mal anguckt, wird man ganz viele dieser Begriffe finden, zum Beispiel den des Niemandslandes. Darin steckt ja die Utopie, das heißt der Ort, der nirgends ist, und steckt zugleich dieses Niemandsland, ne, zwischen den Fronten in einem Krieg, in dem absolute Zerstörung liegt. Man findet den Begriff der Idiosynkrasie, über den er sagt, einerseits, wir kommen da gleich noch zu, Idiosynkrasie, das ist der Ekel, den der Antisemit verspürt, ne, wenn er den Juden sieht. Etwas vereinfacht jetzt dargestellt. Es ist gleichzeitig aber eine Verhaltensweise der Kunst, die sie haben muss, ne? Diesen Ekel erregen, zum Beispiel auch bei Sartre. Das heißt, das ist so eine Figur, die sowohl in seiner Sprache als auch dann in seiner Deutung von Literatur zum Ausdruck kommt, die sagt, diese Widersprüche sind nicht mehr auflösbar. Und Kunst selbst hat das natürlich jetzt nicht nur darzustellen, dass es ja diesen Herr und Knecht gibt, die überhaupt gar nicht mehr miteinander, schon noch miteinander kommunizieren, aber wo gar nichts mehr in Gang kommt, sondern diese Indifferenz hat dann einen ganz bestimmten Ausdruck, der auch natürlich auf den Zuschauer wirkt. Und zwar kommt es dazu, dass letztendlich der Sinn, den es bei Brecht noch gibt, nicht nur gesehen, dass es eine vernünftige Handlung gibt, die nachvollziehbar ist, sondern auch eine intakte Sprache, intakte Figuren und so weiter, die gibt es bei Beckett dann nicht mehr, ne? Das heißt, der Sinn letztendlich der Figuren verschwindet auch. Das heißt, dass ihre Identität äußerst fragwürdig wird. Das heißt, diese Figuren, Hammond Clough, Nag und Nell, das sind die Eltern, spielen auch noch eine Rolle, die bekommen sozusagen eine Art Nicht-Identität. Die geschichtliche Krise des Individuums, bei Brecht wäre diese Krise sozusagen der Einzelne oder das Proletariat wird beherrscht durch die Ausbeutung der Kapitalistenklasse. Das ist bei Beckett jetzt anders. Die geschichtliche Krise des Individuums hat einstweilen ihre Grenze an dem biologischen Einzelwesen, ihrem Schauplatz. So endet der ohne Widerstand der Individuen hingleitende Wechsel der Situation bei Beckett an den hartnäckigen Körpern, auf welche sie regredieren. Der Sinnverlust, der die Figuren auf ihre Körperlichkeit regredieren lässt, vollziehe sich von den Figuren über die Situationen bis in die Sprache hinein. In einer Passage der ästhetischen Theorie stellt Adorno den Zusammenhang zwischen Figurendarstellung und Negation des Sinns exemplarisch dar. Die Negativität des Subjekts als wahre Gestalt von Objektivität kann nur in radikal subjektiver Gestaltung, nicht in der Supposition vermeintlich höherer Objektivität sich darstellen. Die kindisch blutigen Clownsfratzen, zu denen bei Beckett das Subjekt sich desintegriert, sind die historische Wahrheit über es. Kindisch ist der sozialistische Realismus. Das heißt, ich kürze das hier mal ein bisschen ab, was hier passiert. Also es gibt noch verschiedene Elemente, wo ein Sinn verweigert wird in diesem Stück. Und so etwas, ja, wie Ekel entsteht. Ne? Wir hatten das ja hier auch, du stinkst jetzt schon, das ganze Haus stinkt nach Kadaver. Also dieser Ekel wird dargestellt, er wird noch schrecklicher bei diesen Figuren, die nichts mehr können. Ihre Notdurft wird ausführlich beschrieben. Und er meint, dass das eigentlich genauso Figuren sein, die einen Schrecken hervorrufen, die aber entscheidende Wirkung haben auf die Zuschauer und Leser, nämlich, dass sie davon erstmal vielleicht angeekelt sind, damit aber eine Reflexion verbunden ist, was das eigentlich bedeutet, dass natürlich diese Figuren auf diesem Stand nur noch miteinander reden können. Das bedeutet, dass auch die Äußerungen, die die Figuren tun, letztendlich so etwas wie eklige sind, und er spricht des Öfteren vom ekligen Lachen im Endspiel, was es dort gibt. Und nennt es, dieses eklige Lachen, auch eine Form von Parodie. Wie mit dem Humor wird mit den dramatischen Kategorien insgesamt umgesprungen. Alle sind parodiert, nicht aber verspottet. Emphatisch heißt Parodie die Verwendung von Formen im Zeitalter ihrer Unmöglichkeit. Sie demonstriert diese Unmöglichkeit und verändert dadurch die Formen. Die drei aristotelischen Einheiten werden gewahrt, aber dem Drama selbst geht es ans Leben. Mit der Subjektivität, deren Nachspiel das Endspiel ist, wird ihm der Held entzogen. Von Freiheit kennt es nur noch den ohnmächtigen und lächerlichen Reflex nichtiger Entschlüsse. Die dramatischen Konstituenten erscheinen nach ihrem Tod. Exposition, Knoten, Handlung, Peripetie und Katastrophe, also diese fünf Aspekte, kehren einer dramaturgischen Leichenbeschau als Dekomponierte wieder. Für die Katastrophe etwa tritt die Mitteilung ein, dass es keine Nährpellen mehr gibt. Jene Konstituenten sind gestürzt mit dem Sinn, zu dem einmal das Drama sich entlud. Das Endspiel studiert wie im Reagenzglas das Drama des Zeitalters, das nichts mehr von dem duldet, worin es besteht. Er nennt dann auch dieses Stück, also in diesen Parodien kommt ja immer wieder dieser Ekel auch zum Ausdruck. Er nennt es dann auch das Brecht'sche Regressionsstück, und er nennt den Ekel als wichtigste ästhetische Produktivkraft Beckets. Er sei in Beckets historisch vermittelten Regung unersetzlich. Wenn wir uns jetzt diese Ausstellung des Ekels anschauen, kann man dann bei der Parodie, könnte man das eher ähnlich machen, einen Bezug zur Antisemitismus-Theorie herstellen. Ihr kennt vielleicht diesen Begriff der Idiosynkrasie, der dort ganz wichtig ist, also dieser Ekel, den Antisemiten empfinden, aber auch dann spüren wollen, indem sie den Juden nachahmen, was weiß ich, bestimmte Handbewegungen und so weiter. Und diese Nachahmung, der können sie aber nicht wirklich, also der können sie natürlich zeitweise nachgeben, müssen das Ganze dann aber rationalisieren. Die Rationalisierung besteht darin, dass man die Menschen, die man nachgemacht hat und damit selbst so etwas wie Idiosynkrasie, aber nicht unbedingt nur negativ verstanden, sondern tatsächlich so etwas wie Mimesis, also Nachahmung, sich hat gehen lassen, Gefühle zugestanden hat, dass man dem nachgeben kann, auf diese verquere Art und Weise, das dann aber rationalisieren muss, weil man dem nicht nachgeben darf. Und diese Rationalisierung besteht darin, dass man diese Menschen dann vernichtet. Dazu wäre Beckett dann das genaue Gegenstück, ne? In dem gezeigt wird, dass dieser Ekel wird ausgestellt letztendlich, den man empfindet und soll, zumindest ist das Adornos Meinung dann, zur Reflexion anregen. Ähnlich könnte man das sagen für die Parodie, also wenn der Antisemit Juden parodiert, auch diese Parodie wird natürlich rationalisiert. Diese Rationalisierung fällt bei Beckett dann weg, ne? Also das, was dort als Parodie dann erscheint, das ist so eine Mischung aus Komik und Schrecken, wie man ja auch in diesem kleinen Stück aus dem Endspiel gesehen hat, dass man eigentlich schon lachen möchte, aber ist einem dann, ja, ist dann doch nicht wirklich so zum Lachen ist. Und das ist auch so eine Form der Parodie, die dann natürlich einer Parodie, die auf Rationalisierung beruht, entgegensteht. Und das, würde ich sagen, ist der entscheidende Unterschied eigentlich zwischen engagierter Literatur und der autonomen Literatur von Adorno. Er knüpft gar nicht so sehr daran an, was die Autonomie der Kunst zum Beispiel zur Weimarer Klassik oder auch um die Jahrhundertwende beim La Polar zum Beispiel bedeutet hat, sondern argumentiert, dass die Autonomie von Kunst sich in erster Linie freihalten muss von irgendeiner Affirmation von Gewalt, insbesondere bezogen natürlich auf die des Nationalsozialismus. Und diese Affirmation steckt in Kunstwerken eigentlich in jeder einzelnen Phase, in dem irgendwo versucht wird, bestimmte Sinnangebote zu machen, weil die immer über diese Katastrophe hinweggehen. Die haben immer irgendein Ziel, was sie letztendlich erreichen wollen und müssen schon von der Struktur her, um dieses Ziel zu erreichen, daran scheitern, Auschwitz erinnern zu können. Und das ist meiner Meinung nach der Kern des Begriffs von Autonomie in Adornos Theorie. Gut, soweit dazu erstmal.